ich trank den ersten Wein, war die Wirtin lieb und fein. Ach, wie war ihr Wein so gut so jung mein Blut. Und an ihrem ersten Kuss lernt ich, wie man küssen muss. Als ich Urlaub nahm von ihr, schrieb sie in das Stammbuch mir: Lass dir Zeit, wenn du dem Mädchen winkst. Lass dir Zeit, wenn du dein Gläschen trinkst. Lass dir Zeit, wenn du dein Glück dir träumst. Nur gib Acht, dass du es nicht versäumst. Mancher Most war schon zum Wein, seit die Wirtin schenkte ein. Manche Maid hab ich geherzt, manches Leid hab ich verscherzt. Lieb und Wein gab's immer doch, nur aufs Glück, da wart ich noch. Stets noch klingt mir wie zuvor jenes süße Lied ins Ohr. Lass dir Zeit, wenn du den Mädchen winkst. Lass dir Zeit, wenn du dein Gläschen trinkst. Lass dir Zeit, wenn du ein Glück dir träumst. Nur gib